Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0130 2911. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0130 2911. Hi Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio und willkommen Tom, 23 Jahre alt. Hi, grüß dich Jürgen. Tom, leg los, dein Thema. Meine Geschichte ist eine ziemlich lustige Geschichte. Aha. Und zwar muss ich vorschicken, dass ich schwul bin. Ja. Und ich habe mal so versucht, bei der 090 Gaylan anzurufen. Aha. Hab dann also auch ziemlich schnell gemerkt, ja, ist halt ziemlich teuer so eine Sache, ne? Was nehmen die halbe Minute, ne? Ja, ich weiß das eigentlich gar nicht so, was sie nehmen. Also ich habe irgendwie, weiß ich nicht, so 10 Minuten erstmal mit so einer automatischen Stimme gequatscht und so. Ja. Und irgendwann war mir das so blöd, habe ich einfach aufgelegt. Mhm. Ja, und jetzt denke ich zu meiner Geschichte. Also ich bin eigentlich, ja, ziemlich schlitzohrig auf die 030-Nummer gekommen. Mhm. Und zwar gibt es da wohl auch ein Angebot für Männer 090, für Frauen allerdings 030-Nummer. Ja. Auch kostenfrei. Ja, aber in einer Hetero-Line, ne? In einer Hetero-Line, ja, genau. Ja. Und ich habe nur gedacht, naja, ich habe eine ziemlich hohe Stimme. Ja, so ein Spezi hatte ich schon mal hier, der hat mir das auch erzählt, aber erzähl mal weiter. Ja, genau, ich habe also eine ziemlich hohe Stimme. Ja. Und habe dann einfach mal, Entschuldigung, die 030-Nummer angewählt. Ja. Und habe gedacht, na gut, wenn vielleicht schmeißen sie mich heraus und so, ne? Und habe gesagt, hallo, hier ist Susanne. Und bin 27 Jahre alt und ich stehe gerne auf Reiten und so. Mhm. Und wenn ihr euch meldet, bitte. Ja, und prompt hatte ich dann meinen ersten Mann. War also ziemlich lustig. Und hab dann also mit einer ziemlich hohen Stimme so erzählt, so wer ich bin und was ich so mache und aha, so. Ja, und dann ging es dann auch schon zur Sache, ne? Er wollte also ganz klar mit mir Telefonsex machen. Mhm. Auf der Line noch? Ja, auf der Line. Aha. Genau. Ja. Und ja. Ja, du warst sicher nicht abgeneigt, ne? Ich war absolut nicht abgeneigt, ne? Und ging es denn dann auch richtig zur Sache in Bezug auf Reiten und sowas? Ja, war total geil. Ja, also du hast mit dem Mann Telefonsex gemacht? Absolut, ja. Der Arme. Der Arme, ja, der hat irgendwie gemerkt, der hat ja, ne? Ich meine, das war für mich ein bisschen schwierig, als er dann so gesagt hat, hör mal, ich möchte gerne mal so deine Muschi lecken oder ja, so. Und so weiter, was man da so sagt. Ist es denn aufgeflogen am Ende? Nein, absolut nicht. Das ist ja nicht mein erster Mann gewesen. Wie viele Männer hast du denn schon vernascht auf diese Art und Weise? Ja, so 6, 7. 6 Männer. Ich kann dann ja nur warnen, ne? Die Männer, die sich da auf die Frauen einlassen. Da wird manch eine Frau vielleicht gar keine Frau sein. Ach, weißt du, ich denke mal, die Leute, die da anrufen oder so, die sind eigentlich nur scharf auf Sex oder so. Du meinst denen, ist das egal, wer an der anderen Leitung ist? Weiß ich nicht. Also ich komme da eigentlich ganz gut klar mit. Ich finde das eigentlich ziemlich lustig so. Also du hast kein schlechtes Gewissen, dass du da die Männer, die da viel Geld bezahlen für ihren Spaß, regelrecht von oben bis unten verarscht. Ja, ich finde das so lustig. Weißt du, wenn ich dann so, sag ich mal, ist das schon mal vorgekommen, dass ich mal wirklich über eine halbe Stunde Mann mit jemandem Sex hatte und so. Und ich habe mir immer gedacht, so, weißt du, ich musste immer so das Kissen beißen. Also dann dachte ich irgendwie, ja, jetzt berühre mal ein bisschen, ich berühre jetzt deine Titten und so. Ja. Und ich guckte so auf mich herunter und denke, ups, ja, so ein Römerkind, ne? Tom, gerade klang das noch nicht so richtig weiblich. Versetz dich mal nochmal in die Situation, dass du auf der Line bist und gib uns mal eine kurze Kostprobe von der weiblichen Stimme. Kann ich gerne machen, halt zu. Hallo, hier ist die Melanie, ich bin 27 Jahre alt und ich stehe auf Reiten. Und wenn ihr wollt, könnt ihr gerne mit mir telefonieren. Ja, könnte hinkommen. Ja, könnte hinkommen. Also... Ja. Könnte ich auch drauf reinfallen. Du hättest dich erst mit Melanie melden müssen hier bei mir. Kann ich vielleicht machen, wenn du mir bei deiner Telefonnummer gehst, können wir es ja auch machen. Also Tom, eine Frage noch. Hat das für dich noch einen besonderen Kick, das mit einem Heteromann zu machen, als denn mit einem schwulen Mann? Ich sag mal so, ich hatte mal die Erfahrung, mit einem Heteromann auch zu pennen. Mhm. Und es ist eine andere Erfahrung, weil ich glaube, die schwulen Männer, die allgemein sind etwas... abgeklärter, sag ich mal. Mhm. Die heten Männer, die sind etwas vorsichtiger, vielleicht unsicher vielleicht. Mhm. Und das kann man so richtig schön ausnutzen, weißt du? Also dieses Ausnutzen würde ich gar nicht mehr so bestätigen. Also ich habe auch meine diversen Erfahrungen mit heterosexuellen Männern. Ja. Und ich muss sagen, dass mir das eigentlich auch immer gut gefallen hat. Das hat noch eine ganz andere Qualität, als mit einem Schwulen irgendwas zu machen. Ja, das ist unheimlich schön auch teilweise, ja. Das kann man spätig. Außerdem ist es natürlich auch wunderbar, wenn man dann der Erste ist, ne? Und man entjungfert vielleicht einen 30-jährigen heterosexuellen Mann. Natürlich symbolisch gesprochen. Ne? Ja, natürlich. Natürlich. Klar. Lieber, danke für deinen Anruf. Alles Gute, okay. Viel Spaß, ne, beim Telefonieren. Das werde ich tun, heute telefoniere auch gerne mit dir. Ne? Ja, habe ich schon verstanden. Heute Nacht auch nochmal auf die Line? Ja, natürlich, ja. Aber jetzt nicht mehr mit dem Namen Melanie, weil ich denke mal, vielleicht... Ist mir schon, sei vorsichtig heute Nacht. Guck dir mal dumm her nochmal an, ne? Genau. Tschüss, Tom. Mach's gut. Gerlinde. Der schöne Name Gerlinde ist jetzt dran. Ja. Mit 38 Jahren, hallo. Ja. Also. Gerlinde. Du bist ein bisschen aufgeregt. Ja, ich bin sehr aufgeregt. Das vergeht absolut gleich, sage ich dir. Das ist immer so die ersten Sätze und dann ist das, als hätten wir schon immer miteinander geredet. Was ist denn dein Thema? Also, ich habe ein Problem. Mhm. Und zwar bin ich seit 15 Jahren verheiratet. Mhm. Wir haben 3 Kinder. Mhm. Und seit 11 Jahren habe ich aber mit meinem Mann keinen Sex mehr. Seit 11 Jahren? Ja. Wie sind die Kinder entstanden in der ersten Zeit? Ja, unser jüngstes Kind ist 11 Jahre. Mhm. Also, das war dann unser letzter Sex. Wie kommt das? Ich wollte das nicht. Also, mir hat das vorher schon keinen richtigen Spaß gemacht. Ich bin erst selten zum Orgasmus gekommen. Mhm. Und, naja, irgendwie... Gab es denn... auch nicht in eurer ersten Zeit, in der Phase der Verliebtheit, große Leidenschaften zwischen euch? Ja, gab's auch. Aber, richtig schlimm, wie ich das von meinen Freundinnen kenne, war das halt bei mir nie. Auch vorher nicht. Mein Mann war ja nicht mein erster. Du meinst im Sinne von schön? Also heftig? Ja, genau. So richtig, dass man sich so über den Tisch zieht oder so einen richtig dollen Spaß bei hat. Also kann man so sagen, dass du eigentlich nie deinen Mann richtig begehrt hast? Auch? Ja. Wie ist es dann überhaupt dann zu der engen Verbindung gekommen und schließlich zur Heirat, wenn da die ganze Erotik und Sexualität gar nicht da ist? Naja, also bei mir war das nur halt so, dass ich eine Menge Bekanntschaften vor meinem Mann hatte und eigentlich immer auf der Suche war, weil ich den Kick nie gefunden habe. Mhm. Und als ich meinen Mann dann kennengelernt habe, da hatte ich schon einen urschlimmen Ruf, so in der Nachbarschaft, ja. Und mein Mann, ich war seine Erste. Mhm. Und da weiß ich nicht, ob er nichts Besseres erwartet hat oder so, mhm. ob ihm das ausgereicht hat. Hast du denn, du hast es ja angedeutet, dass du sehr viele Männererfahrungen vorher gemacht hast. Gab es denn da schon erfüllte Sexualität für dich? Weißt du, was das bedeutet, erfüllte Sexualität? Na, hin und wieder hatte ich auch mal einen Orgasmus, aber... Aber auch nicht so oft. Nee, also nicht... Nicht so, dass ich jetzt sagen könnte, das ist das, was ich mir wünsche. Mhm. Jetzt ist mir trotzdem noch nicht ganz klar, warum du dich dann auf diese Beziehung eingelassen hast und die Ehe. Naja, irgendwie die Erziehung war bei mir so, das ist halt einfach alles so, man muss verheiratet sein, man muss Kinder haben, eine intakte Familie muss halt einfach da sein. Mhm. Ja. Und war da auch schon so ein bisschen Torschusspanik bei dir, dass du gesagt hast, ich muss mich jetzt binden? Ja, so ungefähr. Obwohl du erst 23 warst, ne? Ja. Und irgendwie auch der Ruf hat auch viel dazu beigetragen, ne? Ich hatte ja einen tollen Ruf in der Nachbarschaft. Ja. Ne? Im Bett läuft so gut wie nichts. Oder nicht. Es läuft nichts. Überhaupt. Lief so gut wie nichts. Gibt es denn dann wenigstens eine enge Herzens- oder Seelenbindung zwischen dir und deinem Mann? In letzter Zeit wird es ziemlich kritisch. Und ich habe schon auch mal mit ihm darüber geredet und über eine Scheidung nachgedacht. Aber das kommt für meinen Mann nicht in Frage. Mhm. Also, er wirft mir vor, ich bin frigid. Und habe damit halt ein Problem. Hat er es denn damals vor 11 Jahren oder vor 10 Jahren, also in der ersten Zeit, als nichts mehr gelaufen ist, es doch immer noch wieder versucht und gab ja, das? Ja, natürlich. Ja, er hat mich immer wieder bedrängt. Und du hast gesagt, ich will nicht und keine Lust. Unschöne Szenen. Ich habe mir da ein paar Ausreden einfallen lassen, so getan, als ob ich tief schlafe und alles so Tricks. Und irgendwann ist es dann gänzlich eingeschlafen, alles. Ja. Ist dieses heute noch ein Thema zwischen euch, die Sexualität? Die Sexualität ist zwischen uns kein Thema. Wenn man mich anfasst, dann kriege ich richtig Gänsehaut. Ja. das macht mich überhaupt nicht mehr an. Was meinst du, wie er damit umgeht? Hat er ein Verhältnis irgendwo? Er sagt nein. Also er geht oft abends weg. Mhm. Und er sagt dann immer, wenn er mal jemanden kennengelernt hat oder so, es ist aber nichts gewesen. Mhm. Aber das glaubst du ihm nicht so? Ich weiß nicht. Ich glaube ihm nur, soweit ich ihn sehe. Oder nimmst du? Ich würde es ihm auch nicht übel nehmen. Ja, das wollte ich gerade fragen. Nee, ich würde es ihm auch nicht übel nehmen. Ich hätte nur dann eben gerne, dass er ehrlich ist und dass wir uns dann im Guten trennen, weil es wäre auch für die Kinder schön. So, jetzt, das war jetzt die Seite von deines Mannes, aber deine Seite, du bist 38 Jahre alt, du hast doch auch sexuelle Bedürfnisse. Ja, natürlich. Wie lebst du die aus oder wie lebst du die? Also manchmal, wenn ich dann so erregt bin oder so, dann befriedige ich mich auch selbst. Mhm. Und da komme ich auch zum Orgasmus. Mhm. Also ich stelle mir dann so vor, dass ich gestreichelt werde und liebkost werde, so von, aber ich kann mir halt nicht vorstellen, Männer sind für mich überhaupt nicht erotisch, ja. Überhaupt nicht mehr? Überhaupt nicht mehr. Also in der Fantasie gibt es keinen Traummann, mit dem du dann schläfst, nee, oder? Nee. Hast du, vielleicht ist es abwegig für dich, aber trotzdem frage ich es, was mir spontan einfällt. Gibt es vielleicht eine lesbische Seite in dir, dass du dir vorstellen könntest, eine Erregung? Ich habe mich damit schon mal, mit dem Gedanken schon mal angefreundet, aber ich habe es noch nie ausprobiert. Mhm. Ja. Und ich will es eigentlich auch nicht ausprobieren, solange ich noch verheiratet bin. Mhm. Also, so wie du es jetzt geschildert hast, scheint ja eure Beziehung, eure Ehe wirklich, ja, eigentlich kaputt zu sein, ne? Ja. Was ist der Hauptgrund, dass du jetzt nicht ganz klar sagst, ich möchte die Trennung, ich möchte die Scheidung? Sind es die Kinder? Ich habe ihm das klar gesagt. Er will es nicht. Er will es nicht. Mhm. Aus gut, er kann, auch immer, weiß ich nicht. Aber er kann ja auch er kann ja nicht über euch bestimmen. Ja. Und es geht ja um, ich könnte mir vorstellen, dass das auch gerade nicht für die Kinder so toll ist, in einer Gemeinschaft zu leben, wo die Eltern sich gar nicht mehr so viel zu sagen haben und wo auch keine Liebe mehr vorhanden ist. Ja, ist richtig. Also sie sind ja auch alt genug, dass sie das mitbekommen. Mhm. Also ich könnte dir nur sagen oder raten, dass du, wenn das auch sehr schwierig ist, dieses halt jetzt in die Realität umzusetzen, perspektivisch dich von deinem Mann trennen solltest. Ja. Um für dich auch nochmal eine zweite Chance zu eröffnen, wie auch immer dein Leben aussehen mag, mit wem auch immer, dass da nochmal ein ganz neues Leben vielleicht beginnt bei dir. Ich alleine erreiche da nichts und es wäre schon ganz günstig, wenn ich da jemand hätte, der mich da unterstützt. Aber in meiner Bekanntschaft oder Verwandtschaft, die würden alle nur mit dem Kopf schütteln, wenn die wüssten, was bei uns los ist. Das glaubt ja gar keiner. Aber Gelinde, was heißt, du alleine schaffst das nicht? Wenn du klipp und klar ihm sagst, ich möchte nicht mehr. Ich ziehe aus. Ja, genau. Ich habe ihm das ja auch schon klipp und klar gesagt. Ich will das nicht mehr und ich möchte die Ehe beenden. Mhm. Und und dann ist für ihn das Thema erledigt. Mhm. Er redet doch überhaupt nicht darüber mit mir. Mhm. Dann musst du ihn irgendwann wirklich vor vollendete Tatsachen stellen. Mhm. Er kann ja nicht einfach zu bestimmen, dass sie weitergeführt wird, wenn du es nicht willst. Ja, also du meinst, ich soll die Jungs nehmen und gehen, einfach. Also irgendeinen klaren Schritt, oder du musst es zumindest androhen, dass er merkt, wie ernst du das meinst, dass es so nicht weitergehen kann, weil ihr beide seid ja nicht glücklich und so kann es ja nicht weitergehen. Ja. Liebe Gelinde, ich habe dir meine Meinung gesagt. Mhm. Hättest du Interesse, noch ein paar Sätze mit unserer Psychologin vielleicht zu sprechen? Dann könnten wir das so machen, dass die Elke dich gleich nochmal anruft. Du legst jetzt auf. Ja. Ja, sollen wir das so machen? Mhm. Ich wünsche dir viel Glück und viel Entschlusskraft jetzt für die nächste Zeit. Danke. Das wirst du brauchen. Ja. Alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. Andrea, 39. Ja, grüß dich, Domian. Ja, ich grüße dich auch. Hi. Hi. So, jetzt zu deinem Thema. Mein Thema ist folgendes, und zwar, ich verkehre in der Lesbenszene. Mhm. Also du bist auch lesbisch? Nein, weiß ich nicht. Ein bisschen. Ich mag auch Männer, ja. Aber es gibt ein kleines Problem, wovon wenige wissen, vielleicht ahnen, und zwar, ich war mal ein Mann. Aha. Du bist also ein transsexueller Mensch. Ja, vor der Operation. Vor der Operation. Jetzt hat sich die Identität verwandelt hin zur Frau. Genau, ja. Korrekt. Ja. Und also das war schon fast 20 Jahre her. 20 Jahre, du bist jetzt 39? Ja. Und hast vor, im Alter von 19 Jahren dich operieren lassen? Nein, das fängt ja dann langsam an, dass eben halt auch so ein Arzt und psychologische Natürlich, ja, ja. Und wann war die Operation? Mit 25. Mit 25, So, und das ist doch alles okay und ich bin super zufrieden und ich will es auch immer wieder machen. Mein Problem ist das, dass wenn ich weggehe, so sei es Lesbenszene oder in der Heteroszene, die Leute merken oder denken, na, da ist etwas, aber wissen nicht was. Weil ich bin ja kein exotischer Vogel oder was, gar nicht. Wie merken die das? Hast du doch noch maskuline Züge? Auch nicht. Von der Stimme her würde ich auch sagen, dass das sehr feminin klingt. Absolut nicht, also vom Aussehen überhaupt nicht. Aber ich weiß nicht, ich kann es dir nicht erklären. Aber infolgedessen so ist der Reiz da so. Anmachen und ins Bett gehen. Mhm. Und was Beziehung angeht, stopp. Und du meinst, das liegt daran, dass die irgendwie wittern, mit der Andrea ist irgendwas Exotisches. Korrekt. Irgendwas ist da. Die wissen nicht genau was, aber. Und du kannst nicht deuten, woran die das sehen. Bei den Männern habe ich, glaube ich, ein bisschen die Vermutung. Ich denke mal, die haben ein bisschen Angst, will ich nicht sagen. Aber ich weiß ja, wie man denkt, in welcher Position er ist. Das verstehe ich nicht. Dadurch, dass ich mein Mann war. Aber das wissen die ja nicht. Also ich muss sagen, meine Beziehung, die ich bisher hatte, ich habe von vornherein klaren Wahn eingeschränkt. Weil ich sag mal so, auf der Lüge kann man keine Beziehung aufbauen. Dann ist es natürlich ein anderer Fall, wenn du denen das gesagt hast, dass dann natürlich da dieser exotische Reiz natürlich vorhanden sein könnte. Aber du, ich vermute mal, du erzählst es doch nicht jedem gleich beim ersten Abend, oder? Nein. Nein, nur also in der Vergangenheit. Und heute weiß ich also halt nicht, wie ich mich jetzt irgendwo verhalten soll. Soll ich es sagen oder soll ich es nicht sagen? Aber irgendwo habe ich dann Angst, es könnte rauskommen. Ich würde das erst sagen, wirklich so ganz, ganz spontan, ich würde das erst sagen, wenn eine gute Vertrauensebene gegeben ist. Ich würde das nicht sofort den Leuten auf die Nase binden. Warum? Das ist doch völlig... Nein, sofort nicht, Gottes Willen, ja, das mache ich nicht. Auch nicht im zweiten Schritt. Ich würde erst mal eine ganze Weile Zeit vergehen lassen, bis man eine nähere Ebene hat. Und dann muss man das auch schon sagen, wenn man ein nahes Verhältnis zu jemandem entwickelt. Finde ich. Also der Grund ist, deines Anrufes war, dass du erzählen wolltest, dass die meisten Männer oder die meisten Menschen, auch die Frauen übrigens auch, darauf abfahren, auf mal sowas Exotisches im Bett zu haben. Ja, weil mir ist vor kurzem noch passiert, dass ich weggegangen bin und Frauen mir gesagt haben, weißt du Andrea, du bist untypisch lesbisch, weil ich sehr gerne so Minikleider anziehe und also ich bin kein Kesser Vater oder so, um Gottes Willen. So, und da falle ich schon wieder auf. Ja. Aber ich mag nicht irgendwo so, gut, ich bin burschikos, aber ich denke mal nicht, man soll Leute irgendwie beurteilen, was sie anhaben. Aber eben halt spezifisch lesbisch ist halt Hose und... Ja, aber da kenne ich aber auch ganz andere. Ich kenne Lesben, die ausgesprochen feminin sind. Wenig. Kenne ich. Achso. Naja, stehst du denn mehr auf Frauen oder mehr auf Männer? Beides, würde ich sagen. Es ist eine bisexuelle Korrekt. Identität jetzt. Also Andrea, zur Grundfrage, ich würde sagen, wirklich warten, bis ein gutes Vertrauensverhältnis gewachsen ist und dann raus Karten auf den Tisch. Jetzt würde ich dich gerne noch was fragen, weil ich habe zwar schon oft mit transsexuellen Menschen geredet und mit ehemaligen transsexuellen Menschen, aber noch mit niemandem, der so lange schon die Operation hinter sich hat. Wie lange hat das gedauert nach der Operation, bis du ein wirklich für dich befriedigendes sexuelles Empfinden hattest, bis sich das entwickelt hat? Dreiviertel Jahr. Und das bedeutete dann auch, dass du voll orgasmusfähig danach warst. Das war so. Das ist so. Und du würdest heute sagen, dass du also ohne Einschränkung so sexuell empfindest wie jeder, der nicht operiert worden ist, auch. Ja. Ja. Ja, das also, ist schön. Das ist, also muss ich sagen, super. Und wie gesagt, ich würde es auch immer wieder machen. Ja. Auf jeden Fall. Und gut, ich hatte natürlich auch das bei der ersten Operation, das heißt, ich war im OP, wo ich dann gesagt habe, halt, stopp, ich habe 2% Bedenken, ich gehe. Bin ich gegangen. Ach, und erst beim zweiten Versuch hat es dann geklappt? Ja, ich bin ins Ausland gegangen, habe für mich überlegt, weil der Einfluss von außen, die Schwulen seinerzeit haben gesagt, tu es nicht, die Lesben hier, mach es. Mhm. Und das war immer so ein Zwiespalt. Mhm. Ja, und dann habe ich jetzt irgendwo nach einem Jahr gesagt, okay, ich mache es. Und das war genau die richtige Entscheidung. Eben. Ich gratuliere. Und das war auch heute so, ich habe einen ganz normalen Beruf. Und Lass dich nicht als Exotin verheizen. Nein. Ne? In diesem Sinne, meine Liebe. Tschüss. Danke, tschüss. 16 Jahre. Wer ist 16 Jahre alt? Ich. Ja, genau. Hallo Jürgen. Hallo genau, Jürgen. Sebastian. Ja, richtig. Das ist ja schön, dass du da bist. Ja, erstmal super Kompliment an deine Sendung. Danke. Und dann habe ich mal kurz eine Frage an dich. Dieser weiße, brunzende Porzellanhirsch im Hintergrund, ja. Hat das irgendeine Bedeutung so? Ja, das hat die Bedeutung, dass ich generell auf Hirsche stehe. Auf Hirsche? Ja, und du siehst ja auch dieses, das ist nicht das Geweih eines Hirsches, man nicht belehrt, sondern eines Rehbocks, aber immerhin. Ja. Und diesen weißen Hirsch, den hat mir mein Kollege Roland Lohr geschenkt, als schöne Ausstattung hier für die Sendung. Und zu Hause habe ich auch ein ganz großes Hirschgeweih. Ich habe so einen kleinen Tick mit Hirschen. Ach so, nein. Also ist eine Marotte. Nein, ich habe auch nämlich Jugendjachtschein, aber... Das ist Jugendjachtschein. Da sollten wir vielleicht irgendwann mal ein andermal über Jägerei reden. Ja, wäre überhaupt kein Problem. Aber du hast heute wegen einer anderen Geschichte angerufen. Ja, und zwar geht es Krach mit der Ex. Krach mit der Ex. Jawohl. Hey, warum? Ja, mein Problem war, dass ich also mit jemandem aus meiner Klasse gegangen bin, was eigentlich meiner Meinung nach sowieso schon ein Fehler war. Mhm. Weil wenn Schluss ist, dann sieht man sich halt jeden Tag und das ist irgendwo blöd. Weil man braucht dann nach einer Zeit erstmal seinen Abstand, denke ich mal. Auf jeden Fall waren wir 4 Monate zusammen und sind dann halt nach den 4 Monaten haben wir uns getrennt. Mhm. Von wem ging die Trennung aus? Von beiden. Von beiden. Also in Einigkeit getrennt. Ja, genau. Ja. Mhm. Und dann haben wir jetzt seit einem Jahr nicht mehr miteinander gesprochen. Also sie guckt mich überhaupt nicht mehr an und nix. Dummes Ding. Und auf jeden Fall. Ja, und nun? Ja, und nun. Halt in der Klasse ist halt ziemlich doof so, weil man weiß halt nicht, was man machen soll. Du sagst es am Anfang, Krach mit der Ex. Wenn sie dich aber nicht anguckt, gibt es keinen Grund... Wenn ich halt irgendwas sage im Unterricht, dann heißt es, oh, Sebastian, so. Ruhe oder so. Also sie macht ja quasi jetzt ein Jahr, nachdem ihr auseinander seid, in irgendeiner Weise doch das Leben schwer und ja, äußert sich irgendwie nervig oder irgend sowas. Ja, genau. Mhm. Ja, und dann habe ich halt auch schon mal probiert, so mit dir zu reden. Mhm. Und da hat sie halt total abgeblockt. Das hat überhaupt nichts gebracht. Wie hat sie abgeblockt? Was hat sie gesagt? Ja, lass mich in Ruhe und du brauchst überhaupt nicht mehr anzukommen. Wie kommt das denn, dass die nach einem Jahr dann noch irgendwie so einen Hals auf dich hat? Und ja, ich weiß es nicht. Hast du sie doch schon gekränkt oder verletzt, beleidigt damals? Ganz ehrlich jetzt. Ja, nein, ich habe sie nicht gekränkt. Es ging wirklich von beiden aus. Und also der erste Schritt hat sie gemacht, also dass sie halt sie mit jemand anderem gegangen ist. Mhm. Und da war für mich halt irgendwie klar, dass Schluss ist. Und also es sind im Klartext solche Sticheleien, die von ihr ausgehen. Ne? Richtig. Und hauptsächlich so im Klassenverband, in der Schule. Ja. Ja. Wie reagierst du denn dann so auch vor anderen, wenn sie dich da so anmacht? Ja, halt. Meine Freunde, die halten halt auch zu mir. Das ist überhaupt kein Problem. Ja. Du hast das Mädel versucht, einmal mal zur Rede zu stellen. Bisher. Ja, mehrere Male. Also zweimal und zweimal war dieselbe Reaktion da. Hast du das freundlich gemacht oder schon eher ein bisschen aggressiver? Nein, freundlich. Auf jeden Fall freundlich. Dann würde ich es nochmal freundlich machen. Und wenn es dann nichts nutzt, dann würde ich da mal ein bisschen härter auf den Tisch schauen, was das soll. Ja. Also ein bisschen massiver einfach sein, damit die Schüchter sie ruhig ein bisschen ein. Ja. Irgendwo muss ja Ruhe mal sein im Stall. Ja. Wenn da keine Gründe für liegen für dieses Verhalten, ist das ja ziemlich blöd. Ja, klar. Also sei ein Mann und hau auf den Tisch. Aber erst noch einmal die freundliche Tour versuchen. Ja, Domian, darf ich noch jemanden grüßen? Das mache ich so ungern, aber weil du so nett bist, darfst du es. Okay, also erstmal grüße ich die Skater-Szene von Bad Fedeburg. Das ist Marco, Kai Buhl, Max Rigge, Dina Hepelmann, Katrin Simon und halt meine neue Liebe, das ist die Katrin Mäder. Hey, die Katrin. Ja. Ja, die kenne ich auch, die ist super nett. Okay. Jetzt reicht's aber mit dem Grüßen. Mr. Sebastian. Ja. Mr. Sebastian, tschüss. Ja, danke, ciao. Ciao. Michael, 21. Ja, hallo, Jürgen. Michael. Morgen. Ja, folgendes Problem eigentlich. Also, ich habe momentan so, stecke ich in so einer, ja, weiß nicht, in so einer Krise. Ich weiß halt nicht, ob ich bi oder ob ich homo bin. Hey. Ob du bi oder homo bist. Normalerweise fragt man sich immer, bin ich nun bi oder hetero? So die Fragestellung. Also hetero bin ich auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Das kann ich mit bestimmt sagen. Also du hast eine solide homosexuelle Biografie hinter dir. Bisher, oder? Ja, also ich hatte schon sexuelle Erfahrungen mit dem gleichen Geschlecht, sage ich mal. Aber noch nicht so viel. auch mit dem weiblichen Geschlecht. Und das Ganze hat sich also einfach daraus gebildet, dass ich halt ein nettes Mädchen vor 5-6 Jahren, was ich jetzt gar nicht mehr so genau kennengelernt habe, mit der habe ich jetzt noch Kontakt. Und es war halt damals meine erste große Liebe, sage ich mal. Wir haben auch sehr viel unternommen und es war auch eigentlich wie eine Freundschaft. Es fehlt halt nur der Sex und so, ne? Also es war eine sehr super geile Freundschaft. Und dieses Mädchen ist halt seit 3,5 Jahren Freunden fest. Mit dem verstehe ich mich auch gut. Also ich stehe mit denen noch in Kontakt. Und seit einem Jahr ungefähr liebe ich ihren Bruder. Aha. Aha. Was heißt denn, liebst du ihn? Wie sieht diese Liebe in der Realität aus? Ist das heilig? Ja, also wir sehen uns eigentlich täglich. Er schläft auch öfters bei mir, aber rein platonisch natürlich, ne? Liebt er dich denn auch? Nein. Aber er weiß, dass ich ihn liebe. Also wir haben schon darüber gesprochen, aber er hat momentan halt eine Hetero-Beziehung und das wird wohl auch nicht werden, aber... Deswegen kann ich ja meine Gefühle nicht irgendwo unterbinden. Ja, ist mir klar. Jetzt sag mir nochmal, damit ich es richtig einordnen kann, wie viel direkte sexuelle Erfahrung hast du mit Männern? Wie viele? Also es gab ein paar. Also es gab schon ein paar, natürlich. Mhm. Und direkte sexuelle Erfahrung mit Frauen? Das war halt das Übliche auf der Klassenfahrt, ne? Aber hast du mit dem Mädchen schon mal geschlafen, nein, richtig? Nein. Aber du bist irritiert, also im Hinblick darauf, ob du vielleicht bisexuell bist, durch diese eine Freundschaft mit... Nein, es ist ja nicht nur die Liebe, also es war erst die Liebe für den einen und dann irgendwann wurden es halt immer mehr Leute, ne, so aus der Clique. Also irgendwo liebe ich sie momentan alle, nein, das ist mir auch wieder nicht, aber... Nein, die Tragik ist ja, dass keine Liebe richtig jetzt zum Zuge kommt, ne? Du musst ja runterschlucken, also dich zurückstecken. Eigentlich wissen auch alle, dass ich... Eigentlich, also ich glaube auch eigentlich, dass ich schwul bin. Und das wissen auch eigentlich alle. Aber sie wollen es halt irgendwie nicht so warm. Das fing damals an, das war Silvester 95, 96, glaube ich. Da war ich natürlich super hacke, wie das halt so ist. Ja. Und dann habe ich halt irgendwie im besoffenen Kopf habe ich halt einen Jungen, auf den ich damals auch schon, ja, den ich damals gut fand, den habe ich da im besoffenen Kopf in eine Hose gepackt. Ne? Pfui, was macht man ja auch. Und hatte auf einmal sein Ding in der Hand mit in der Küche, ne? Und der Junge hat ja einen gehauen, oder was? Nee, gar nicht. Nee. Nein, kein bisschen. Achso, der hat das mitgemacht. Nein, er hat gesagt, ist okay, mein Gott, komm, vergiss es und so, ne? Ja. Und die anderen haben es ja auch mitgekriegt, ne? Michael, zur Grundfragestellung. Du hast natürlich sexuelle Fantasien. Ja, natürlich, klar. Kreisen die hauptsächlich um Männer, oder? Nein, hauptsächlich, ja. Hauptsächlich? Also eigentlich nur. Nur, ja. Also wenn ich auch nachts, wie man so sagt, so schön sexuelle Träume habe, ne? Männer. Männer natürlich, ja. In deinen Träumen sind nur Männer. Und dann auch nur Leute, die ich auch privat kenne, ja, ne? Also deutet das schon darauf hin, dass da schon eine starke schwule Ader ist, ne? Ja, das Problem ist jetzt nur, dass du einen Mann finden musst, mit dem du das ausleben kannst. Ganz genau so ist. Und wenn dann noch irgendwas Bisexuelles auftaucht, irgendwann mal, okay, dann mach es halt, ne? Wenn du dich in eine Frau verliebst. Aber ich glaube, das Problem liegt jetzt daran, dass du noch nicht das Schwule richtig ausgelebt hast. Ja, aber ich weiß ist auch die Frage, nicht. Nein, nur ist die Frage, ob du dich so sehr in diesen Hetero-Jungen da verbeißen sollst. Weil je mehr du dich in den hinein wühlst und dich daran dann festhältst, desto mehr blockiert bist du vielleicht auch für einen anderen, einen schwulen Jungen. Ja, aber ich glaube, bei uns in der Stadt gibt es sowas gar nicht irgendwie. Das ist das Problem. Es gibt hier keine Szene, ne? Und ich weiß auch sonst nicht, wie ich da so, ja, wie ich Kontakte knüpfen kann. Also es gibt ja, das weiß ich, das ist eine tolle Sache, überall in Deutschland wachsen wie die Pilze aus dem Boden sogenannte Boy-Groups, das sind so schwule Jugendgruppen. Ich weiß nicht, wo du lebst und welche vielleicht etwas mittelgrößere Stadt in deiner Nähe ist. Solltest du dich vielleicht mal erkundigen, ob da irgendwie in deiner Nähe so eine Gruppe ist, und da würde ich mal hingehen an deiner Stelle. Die Adressen kriegst du über die AIDS-Hilfe. Aha. Am besten über die, ja, ruf einfach irgendeine AIDS-Hilfe an, die können dich weiter vermitteln. Ja, das ist auch wieder das, was ich bedauere irgendwo. Man muss irgendwo hingehen, ja, also ist in einer Gruppe, um sich irgendwie was anzubangeln, sage ich mal. Und so die netten Jungs kommen nicht in dein Zimmer, das kennst du nicht mehr. Ja, aber es ist halt nicht so, einen Jungen kennenzulernen, wie man eigentlich einen normalen Mädchen kennenlernt. Nee, vor allen Dingen, wenn man auf dem Land lebt oder eher außerhalb. Ja, okay, so schlimm ist es nun auch wieder nicht. Aber es ist halt in großen Städten einfacher, ne? Also, Bursche, such dir einen netten Jungen und leb dich erstmal richtig gut aus. Das ist das, was ich eigentlich will, aber es klappt halt irgendwie, weil ich bin auch von Natur aus eigentlich ein schüchterner Typ. Nein, überhaupt nicht. Nein. sein. Nein, überhaupt nicht. Also finde ich okay, übertrieben. Viel Glück, toi toi toi. Ja, okay, bis Tschüss. Dann, mach's gut, ciao. 1.30 Uhr in einigen Sekunden. Und jetzt machen wir eine kleine Pause. Machen wir weiter. 0130 2911. Mensch, ich habe die Nummer noch gar nicht gesagt heute. So könnt ihr uns erreichen. Per Telefon und per Fax unter 0130 11 51 22. Ich hoffe, dass der Michael jetzt noch vor einem Gerät sitzt, dem Radio oder dem Fernsehen. Denn ich habe noch einen kleinen Hinweis für ihn und vielleicht viele, viele Betroffene, die in seiner Situation sind, die irgendwie ein bisschen weiter draußen leben. Entweder richtig in der Provinz, richtig auf dem Land oder in eher kleineren Städten. Es gibt eine sehr, sehr tolle Initiative der AIDS-Hilfe NRW. Und zwar findet am 11.10. in Bochum um 11 Uhr im Bahnhof Langendreher ein Kongress statt. Kongress Schwule Familie. Und darum, da geht es genau um dieses Thema, nämlich Schwulsein in der Provinz und die Probleme, die damit verbunden sind, dass man vielleicht keine Kontakte findet und so weiter. Dieses ist bestimmt eine tolle Kontaktbörse. Dort gibt es viele Arbeitsgruppen zu diesem Thema. Dort gibt es Prominente, mit denen man reden kann, zum Beispiel mit Georg Uecker von der Lindenstraße. Und es gibt noch einen schönen Service von der AIDS-Hilfe, die, wie gesagt, das organisiert. Alle Leute, die mit dem Wochenendticket der Bahn nach Bochum kommen, die kriegen die Fahrkosten erstattet. Näheres, wenn ihr interessiert seid, AIDS-Hilfe NRW Köln. Telefonnummer steht im Telefonbuch. So, und jetzt möchte ich noch kurz etwas sagen. Ich habe euch vor einer Woche, war das, ein Brief oder ein Teil eines Briefes vorgelesen von der 14-jährigen Katharina, die mir einen sehr traurigen und bewegenden Brief geschrieben hat, die mit 14 Jahren allein hier in Köln auf der Straße lebt, sehr einsam ist und sehr, sehr, sehr traurig wirklich ist und unsere Sendung sehr, sehr oft nachts via, ich vermute, irgendein kleines Radio, ein kleines Kofferradio hört. Und wir können die Katharina leider nicht erreichen, da sie keinen Absender angeben kann. Und ich hatte letzte Woche Freitag darum gebeten, wenn die Katharina uns zuhört, dann möge sie sich doch bitte hier melden. Und das sage ich jetzt nochmal, liebe Katharina, wenn du uns hören solltest, 14 Jahre hier in Köln, du lebst mit deinem Hund hier auf der Straße, versuch doch bitte uns anzurufen. Es gibt sicher Möglichkeiten, die könnten wir gemeinsam besprechen, nicht hier in der Öffentlichkeit, nicht im Radio und im Fernsehen, sondern im Hintergrund, wie wir vielleicht dir so ein bisschen helfen könnten und dir aus der Misere helfen könnten. Versuch es einfach und wenn es heute nicht klappt, versuch es immer wieder auch die nächste Woche und du weißt, du kannst ab 0 Uhr ja hier auch schon anrufen und das Anrufen kostet ja auch nichts. 0130 2911. So, nun ist wer dran? Die Marianne. 30 Jahre alt. Ja, hallo Domian, hier ist die Marianne. Guten Morgen. Guten Morgen. Und zwar hatte vorhin eine Frau angerufen, ich habe das nicht so ganz mitbekommen, die war irgendwie in der Ehe und wollte diese Ehe nicht weiterführen, hatte auch zwei Kinder. Ja. Und ich hatte vor einiger Zeit die gleiche Situation. Ich habe selber auch zwei Kinder und ich war allerdings nicht verheiratet, muss ich dazu sagen. Mhm. Und ich habe es auch gemacht, mein damaliger Partner, der ist auch immer viel unterwegs gewesen, Montage, und hat auch immer viel gefeiert. Und ich habe den richtigen Zeitpunkt abgefasst, bis er dann weg gewesen ist für 3 Tage und habe dann so das, wovon, sag ich mal, so die Klamotten gepackt, die Zettel auf den Tisch gelegt und bin dann abgehauen. Und die Kinder? Die habe ich mitgenommen. Die hast du mitgenommen? Die habe ich mitgenommen. Da war die rechtliche Situation auch noch einfacher, ne? Weil du dann, weil ihr nicht verheiratet wart. Ganz genau. Mhm. Und wie ging das dann weiter? Hat er das so hingenommen? Ja, also ich hatte ihm das vorher, also wir hatten so auch einige Auseinandersetzungen und ich hatte ihm das auch gesagt, wenn das so weitergeht, dann, weil wir haben uns auch irgendwo mit der Zeit auseinandergelebt, mhm, dann werde ich mich trennen von ihm und irgendwo hatte ich immer auch Angst, dass er mir die Kinder entführt und so, ach so, weil er teilweise auch so Bemerkungen gemacht hat. Mhm. Und ich habe sehr gute Bekannte in Stuttgart und ja, mit denen hatte ich den Kontakt auch weiterhin gepflegt. Und ja, dann habe ich halt, wie gesagt, abgewartet die Tage, wo er weg war. Mhm. Ich hatte auch zu dem Zeitpunkt noch ein Arbeitsverhältnis für 2-3 Mal die Woche, habe das dann alles so heimlich gekündigt, mhm, und habe dann gesagt, ich gehe einkaufen oder was weiß ich. Hast du ihn denn dann irgendwann nochmal gesehen? Oder ist das völlig eingeschlafen? Ja, nee, er hat ja, also das Besuchsrecht und sowas haben wir dann eingehalten. Also er kann dann einmal, 1-2 Mal im Monat die Kinder sehen, wenn, mhm, er möchte. Mhm. Mit natürlicher vorheriger Anmeldung. Hat er sich denn, gab es denn dann im Nachhinein, nachdem du abgehauen warst, doch noch heftigen Streit oder hat das dann geschluckt? Und nee, kapiert? Eigentlich nicht. Also wie gesagt, ich habe ihm nur einen Brief auf den Tisch gelegt, mhm, und habe dann die Sachen weggeschickt per Post alles, mhm, und bin dann, wie gesagt, losgefahren. Mhm. Ich habe auch niemandem Bescheid gesagt, wo ich hinfahre. Mhm. Es wussten halt, wie gesagt, nur meine Bekannten aus Stuttgart, ja, Bescheid, dass ich komme. Und ja klar, er kam dann nach Hause und hat dann den Brief vorgefunden und hat dann erstmal überall rumtelefoniert, aber, mhm, dann niemand wusste, wo ich bin. Mhm. Und ich habe mich dann nach einer Woche oder so, habe ich mich dann gemeldet bei ihm und ja, klar war die Aufruhr dann groß. Ja. Und er hat sich auch Sorgen hauptsächlich um die Kinder gemacht, mhm, aber dem ist eigentlich ganz gut. Also ich verstehe jetzt deinen Anruf, Mariano, auch so, dass du der Gerlinde, so hieß sie ja, die Anruferin von vorhin, ja, genau, auch Mut machen möchtest zu diesem, ja, Schritt. Ja, genau. Sie soll halt einfach nur den richtigen Zeitpunkt abpassen und wenn, mhm, sie es gar nicht anders kann, dann halt so wie ich das auf die heimliche Art machen. Mhm. Sicher ist das zwar schmerzvoll für ihren Mann, Partner, mhm, auch durch den Verlust der Kinder. Und du hast es auf keinen Fall bereut? Nee, also mir geht es einmal frei jetzt. Ja, das war für dich und für die Kinder auf jeden Fall der richtige Schritt, das zu machen. Ja, ja. Also ich wollte der Gelinde eigentlich nur noch richtig mit zu sprechen. Ja. Also dass man das auf alle Fälle packen kann und wenn sie Freunde hat und Bekannte hat, die sie da in irgendeiner Weise, mhm, unterstützen, also dann schafft sie das auch auf jeden Fall. Gut, vielen Dank, Marianne. Gut, ich bedanke mich. Tschüss. Tschüss. Jetzt ist der Elmar dran. 48 Jahre alt. Elmar? Ja. Guten Morgen. Hallo, guten, ja, Morgen, Loria. Ja. Also, erstmal eine Frage. Na. Wie hältst du dich eigentlich fit? Wie? Wie hältst du dich fit? Wie ich mich fit halte? Ja. Also, ich treibe in einem gewissen Maße Sport. Mhm. Ich versuche viel zu schlafen. Das ist gut. Ne? Ja, das ist schon ganz gut. Das sind die da beiden Sachen so für die... Da stehst du auch nicht früh auf, ne? Wie? Da stehst du auch nicht früh auf. Ne? Nee, ich stehe nicht früh auf. Nee, nee, das kann ich auch nicht. Das ist gut. Okay. Domian. Ja. Es geht um Folgendes. Ich glaube, ich bin ein Feigling. Wie? Ich glaube, ich bin ein Feigling. Du bist ein Feigling? Feigling? Warum? Also pass auf, ich habe einen Bungee-Sprung gewonnen, ja? Ja. Ach, und jetzt traust du dich nicht zu springen? Und ist das ja, so? Nee, ich habe vorher die Fresse aufgerissen. Ja? Riesengroß. Also, nach dem Motto, Frau, gar kein Problem, mache ich. Ja, richtig. Ne? Ja. So, meiner Frau. Und eigentlich, ja, sie sagte zwar, Elmar, mach es nicht, ne, und, mhm, und so weiter, ne, also bleibt die überlassen, mhm, und, aber irgendwie habe ich ein schlechtes Gewissen jetzt, auch von meiner Frau. Wie, wo hast du denn diesen Sprung gewonnen überhaupt? Das war im Express. Im Kölner Express. Da kann man sowas gewinnen. Ja. Da muss man anrufen. Also pass auf, ich bin ja am Montag hingegangen, ne, ja, mit meiner Frau dann, ne? Mhm. Auch ein bisschen smart, ne? Ja. War das gewesen, ja, ne? Also ich da hingegangen, ne, mit meiner Frau, ne, mir das angeguckt, so und so. Ich habe gesagt, nee, ist mir noch zu hoch und so. Ne? Meine Frau hat, die hat natürlich auch gesagt, nee, ne, wenn du nicht willst, dann lass es und so weiter. Ne? Ich wollte mir das, vor allen Dingen, ich habe auch meinen Verwandten, Bekannten alles Bescheid gesagt. Also, jetzt stehst du da. Wie lange kannst du das denn noch überhaupt in Anspruch nehmen? Wie lange sind die denn noch da mit diesem Gerät? Ja, das ist ja, weiß ich gar nicht. Ich habe... Also theoretisch könntest du morgen hingehen und es machen. Ja, es Ist doch vorbei. Ja, ja, dann ist ja die Sache eh gegessen, alles. Ja, nee, aber mir geht es darum, deine Feigste gewinnen. Erst mal die Schnauze aufgerissen. Ah, also so du bin hast ich aber immer. Dann ist das Problem. Ich reiße mir die Schnauze auf. Also ich will dir mal sagen, mit diesem ganzen Bungee-Springen, da würde ich dich nicht als Feigling titulieren. Irgendwie finde ich das auch ein bisschen dekadent, das zu machen. Wenn man da keine Lust drauf hatte, wenn einem das zu mulmig ist, ist das auch okay, es nicht zu machen. Anders ist es natürlich, wenn du vorher immer die, wie du sagst, die Schnauze aufreißt. Ne? Ja, das ist es doch. Dann solltest du aus dieser Begebenheit vielleicht eine Lehre ziehen und dich mal ein bisschen runterfahren für die nächsten Aktionen. Ja, dann ist aber dasjenige, so mit 48 Jahren, ne? Ja. Kann man das nicht mehr. Und ich habe immer die Schnauze aufgeschüttet. Ja, mit 48 kann man alles machen. Ein bisschen kleiner mit Hut und dann wird der Elmer letztendlich viel größer. Glaub ich. Ne? Also Bungee-Springen ist gegessen jetzt, ne? Und das nächste Mal gib nicht so viel an vorher. Meinst du, das hilft? Ach, das hilft, kolossal hilft das, bin ich ganz sicher. Du, Elmar, ja, jetzt müssen wir Schluss machen. Okay, Domian. Ne? Alles Gute. Okay, ne? Tschüss. Tschüss, Domian. Karin, 29. Ja, hallo Jung. Guten Morgen. Guten Morgen. Was führt dich zu mir? Ja, ich rufe aus dem gleichen Grund an wie die Gerlinde. Ja. Nur bei mir ist es gerade umgekehrt. Mein Mann will nicht mehr mit mir schlafen. Seit wann nicht mehr? Seit genau 2 Jahre und 9 Monate. Ja. Wie lange seid ihr verheiratet? Wir sind nicht verheiratet. Also ich sag halt meinen Mann dazu. Also wir leben zusammen. Wir sind seit 10 Jahren zusammen. Seit 10 Jahren. Mhm. So, seit 2 Jahren und... 9 Monaten. Du kannst das ja ziemlich genau datieren. Wie kommt das? Ist da irgendwas vorgefallen? Ja, also 2 Jahre ist meine Tochter. Mhm. Und 9 Monate habe ich Schwangerschaft. Ja. Und seitdem ist bei Ihnen tote Hose. Ja, die Zeugung und dann war Schluss. Ja. Wie war das? Wie hast du das bemerkt? Hast du ihn anfänglich dann noch verführen wollen und hat er gesagt, ich habe Kopfschmerzen oder wie hat er sich daraus geredet? Ich habe eigentlich eine ziemlich schlimme Schwangerschaft hinter mir. Mhm. Ich habe während der Schwangerschaft die Gallenblase entfernt bekommen. Mhm. Und habe da ziemlich, also in der Schwangerschaft keine Lust auf Sex gehabt, mhm. Weil das ziemlich schmerzhaft war. Mhm. Und dann hinterher, wo das dann alles vorbei war, die Geburt vorbei war, das dann alles wieder normal lief, habe ich natürlich dann auch wieder Lust auf meinen Mann empfunden, bis er weniger. Also wir haben es dann so 3-4 Mal versucht, aber... Er wollte nicht. Habt ihr darüber geredet? Ja. Und wie begründet er das? Wie stellt er sich dazu? Er sagt, die Angst vor dem zweiten Kind ist stärker wie die Lust. Ja, aber man kann doch nur gut verhüten. Da gibt's dann nur eine... Ja, aber beim ersten Kind auch verhütet und es hat nicht geklappt. Nein, aber man kann ja vielleicht dann auch jetzt irgendwie die doppelte Sicherheit einbauen, dass man 2 Verhütungsverfahren wählt oder so. Ja, aber er hat dann immer welche Ausrede, zum Beispiel bei Kondome, dann das ist er dann, da kriegst du keinen hoch oder... Dann könnte er sich doch beispielsweise sterilisieren lassen. Na, das will er nicht, weil dann ist man ja nicht mehr männlich. Aha, was natürlich völliger Blödsinn ist, ne? Also man ist ja nur zeugungsunfähig, man ist genauso potent wie sonst auch. Ne? Ja. Glaubst du ihm denn diese Ausrede, ich sag schon Ausreden, glaubst du ihm das oder glaubst du, dass das Ausreden sind? Das sind Ausreden. Du glaubst also, dass er gar nicht mehr scharf auf dich ist? Mhm. Dass er dich gar nicht mehr begehrt? Ja. Liebst du ihn? Ja, klar. Liebt er dich eigentlich auch wie herzensmäßig und geistig, platonisch? Auf sich. Mir auf jeden Fall. Also an sich habt ihr eine gute Beziehung miteinander? Ja, so läuft eigentlich alles prima, aber bei mir besteht die Beziehung aus Sex, also es läuft nicht alles nur auf platonisch. Natürlich, aus. Das gehört dazu ja auch. Das gehört dazu. Klar. Und ihr habt genauso sexuelles Verlangen wie... Jetzt steht ihr beide da ohne Partner und wie gehst du denn mit deinem sexuellen Verlangen um? Ist das dann nur auf der Basis der reinen Selbstbefriedigung oder bist du schon mal kein Seitensprung? Doch, ein Seitensprung. Ja. Hey, weiß er das? Ja, er hat mich erwischt. Er hat dich erwischt dabei? Es war mein Nachbar. Und was hat dein Mann dann gesagt? Ja, erst wurde mein Nachbar totschlagen, dann mich und dann uns beide und... Dann war es wieder gut. Und dann war es wieder gut, ja. Mhm. Aber ich habe zu ihm gesagt, er muss das verstehen, weil es war wirklich so, dass du warst einfach heiß. Ja, ich konnte es einfach noch mal zurückhalten. Ja. Macht er denn solche Späße auch schon mal? Warst du das? Ich hab bis jetzt noch nichts bemerkt. Mhm. Also Karin, ich würde euch raten, wo ihr doch, so sagst du das ja, schon eigentlich ein gutes Paar seid und euch auch gerne habt, dass ihr mal, ihr müsst nicht gleich in eine Paartherapie gehen oder sowas, auch mal zu einer Beratung, dass ihr euch mal beraten lasst von einem Paartherapeuten. Ja, das hatte ich ihm auch schon vorgeschlagen, aber er findet das für Quatsch. Er sagt, je mehr ich ihn bedränge, desto weniger Lust hat er auf mich. Da hat er natürlich recht. Deswegen sollte er auch vielleicht mal mit einem Fachmann darüber reden und mal vielleicht gemeinsam andere Wege suchen als dieses Bedrängen. Das Bedrängen nutzt nichts, das ist mir völlig klar. Ja, aber ich versuche ja schon auf die andere Art und Weise, ohne dass sie ihn bedrängen, zum Beispiel einfach nur schmuse, vielleicht so ein leichter Übergang zum Schafer oder so. Offensichtlich gelingt es dir aber nicht, ne? Nee, absolut nicht. Dann würde ich wirklich an deiner Stelle versuchen, ihn davon zu überzeugen, es mal einmal zu versuchen. Mein Gott, da kann ja nichts schief gehen. Man kann doch einmal mal zu so einem Psychologen gehen, zu einer Paarberatung. Einmal, nur mal testen, wie es ist. So kannst du ihn ja vielleicht auch ködern, nach dem Motto, komm, was haben wir denn zu verlieren? Wir gehen da mal hin und gucken, was der uns bietet, was der sagt. Er spricht halt zu mir, doch das, also praktisch, er wäre dann nicht dran schuld, weil ich bin ja dann dran schuld, weil ich bedränge ihn ja. Ja, das alles kann man da ja dann auch in der Gruppe dann bereden. Also, mein Tipp, wirklich, also mein Tipp ist, dass ihr das mit einer dritten Person versuchen solltet, dass du ihn allmählich dahin führen solltest und überzeugen solltest. Ganz eindeutig, ich glaube nicht, dass ihr das alleine schafft. Viel Glück. Ja, danke dir. Tschüss. Also, tschüss. Sabine, 27. Ja, hallo. Hallo Sabine. Hallo Domian. Ich hab ein großes Problem. Ein großes Problem? Ja. Ich muss ständig weinen. Du musst ständig weinen? Ja. Wann? Eigentlich ständig, bei jeder Gelegenheit. Ich brauche nur irgendetwas Trauriges sehen, dann weine ich schon. Aber es muss schon was Trauriges sein. Also es ist nicht einfach irgendwie... Es überkommt dich nicht einfach, selbst in angenehmen Situationen, das nicht? Nein, das nicht. Wie oft kommt das denn vor, dass du weinst? Unterschiedlich, kommt auch darauf an, wie oft ich rausgehe. Also draußen öfter noch wie daheim. Was siehst du denn dann draußen, was dich traurig stimmt? Also letztens habe ich gesehen, wie eine Mutter ihr Kind verhauen hat und da musste ich schon weinen. Mhm. Sag mal noch so ein paar Beispiele, wann die Tränen fließen bei dir? Also ich habe einen Hund. Und ich war letztens mit dem im Park, da kam ein anderer und mein Hund hatte aber Angst vor dem, wollte weglaufen, konnte aber nicht, da musste ich auch weinen. Mhm. Ist das dann, sind das so ein paar Tränen, die du da so verdrückst oder geht's dann richtig los? Ich muss dann richtig weinen. Die Leute, die gucken schon. Und denken, du bist nicht so ganz bei Trost. Ja, genau. Seit wann hast du das? Ich meine, als Kind hätte ich das schon gehabt. Also ich kann mich da gar nicht mehr richtig dran erinnern. Du bist jemand, was man so sagt, die sehr nah am Wasser gebaut hat. Ja, genau. Ich selbst kann damit eigentlich noch umgehen. Aber ich habe eine Tochter von 7 Jahren und die wird in der Schule jetzt gehänselt deswegen. Weil die Mutter eine Heulsuse ist. Ja, genau. Woher wissen die das denn, die in der Schule? Ja, ich muss ja mein Kind bringen und auch wieder abholen. Und wenn irgendetwas ist, dann muss ich schon weinen. Dann stelle ich mir den ein oder anderen Fernsehabend bei euch auch nicht so lustig vor, ne? Wenn ich gucke eigentlich selten Fernsehen. Ja, weil manch ein trauriger Film oder die Nachrichten, wo es schlimme Dinge zu sehen gibt, dann heulst du ja ständig. Ja, genau. Wahrscheinlich auch hier, selbst in unserer Sendung, wenn du die ab und zu verfolgst, wo es dann auch oft traurige Sachen zu hören gibt. Ja. Und das ist eine richtige Belastung geworden. Ja, wie gesagt, also mein Kind leidet da sogar mehr drunter wie ich. Bin ich ein bisschen ratlos, muss ich sagen. Ja, also ich musste wegen dieser Sache auch mit meiner Tochter zur Familientherapie gehen. Ach, da läuft schon sowas. Ja, genau. Und was ist da so bei rumgekommen in diesen Gesprächen? Also man versucht meiner Tochter klarzumachen, dass ihre Mutter nichts dafür kann. Das ist so, wie es ist und das ist halt ein Teil deiner Persönlichkeit. Genau. Ja, und die Tochter muss sich damit abfinden. Ja. Ich meine, einen ganz entscheidenden Satz hast du gerade gesagt, dass du selbst damit eigentlich ganz gut klarkommst. Ne? Ja, so ist es. Dir ist das eigentlich egal. Du bist ja damit auch groß geworden, aufgewachsen. Ne? Genau. da muss die Umwelt halt auch versuchen, dieses auch zu akzeptieren. Ne? Ja. Seid ihr denn noch in dieser Familientherapie? Ja, noch sind wir da. Hast du den Eindruck, dass, also da geht es hauptsächlich darum, dass man versucht, deinem Kind zu helfen, dass das Kind das annimmt. Ja. Es geht nicht darum, in dir rumzubohren, warum das so ist. Ja, das ist so ein Teufelskreis. Also meine Tochter, die kommt dann und die ist natürlich am Weinen, weil sie geärgert wird, und dann weine ich automatisch wieder mit. Schwierige Sache. Also das Hauptproblem ist die Tochter, ne? Ja. Also wenn die es akzeptiert hat, letztendlich könnte es so weiterlaufen wie bisher. Also ich will darauf hinaus, dich drängt es nicht zu einem Therapeuten, um zu ergründen, warum du so nah am Wasser gebaut hast. Also so weit sind wir noch nicht gekommen. Also in der Familientherapie will man natürlich rausfinden, wieso ich so viel weine. Weißt du was, ich fände es spannend, weil ich da gar kein Fachmann bin, wenn du mit meiner Psychologin noch ein paar Worte reden würdest. Nee, lieber nicht. Lieber nicht? Nee, lieber nicht. Ich vertraue wirklich nur selten Leuten. Okay. Dann wünsche ich dir, dass ihr das mit eurer Tochter, mit deiner Tochter hinbekommt. Und eigentlich finde ich das nicht schlimm, wenn jemand halt auch relativ oft weint. Ich würde das auch gar nicht therapieren. Ja, das hat nur den Nachteil, ich habe natürlich auch so keine Freundin, nur eine einzige, die mich versteht, die auch mein Kind versteht. Auf jeden Fall bist du da in dieser Familientherapie, das ist schon mal gut, und dann da scheinst du ja auch in guten Händen zu sein. Und versuch da mal weiter an dieser ganzen Sache dran zu bleiben. Vielleicht kriegst du da ja auch noch einen Impuls, wie du für dich damit umgehen kannst und sollst. Von Herzen alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Jetzt ist die Julia dran und die ist 19 Jahre alt. Ja, hi. Falsch. Nee, hallo. Nee, richtig. Richtig. Schon wahr. Ja. Also, ich habe absolut keine Lust mehr auf Schule. Ach nein, was für ein ungewöhnlicher Gedanke. Ja, also ich bin jetzt aber in der 13 und irgendwie denke ich mir, ja, das kriegst du jetzt noch durch, das ist okay. Mensch, du bist jetzt in die 13 gekommen. Ja, ich bin drin, aber ich habe trotzdem keine Lust mehr. Und machst Abi im Frühjahr, ne? Ja. Und hast jetzt keinen Bock mehr. Nee, absolut nicht. Was meinst du, wie viele Fast-Abiturienten jetzt vor den Geräten in ganz Deutschland sitzen und nicken und sagen, mir geht's genauso? Ja, aber vielleicht sind die nicht so verzweifelt wie ich. Warum bist du denn so verzweifelt? Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich da voll nicht mehr klarkomme. Also wie ist denn der Notenstand? Ja, 3,5 oder so. Also ist nicht der Knaller, aber ist okay, ne? Ja, also ich komm wohl durch, wenn ich mich anstrenge, aber ich weiß nicht, ob ich mich anstrenge. Es ist also eher so die generelle Lustlosigkeit, als denn die Angst, das Abitur nicht zu bestehen. Ja, genau. So ist das. Ja, aber auch wenn ich mir jetzt denke, okay, ich habe mein Fachabi, ist ja auch was Feines, höre ich einfach auf. Aber dann denke ich mir, okay, wenn ich jetzt eine Lehre mache, dann das ist genauso ätzend. Oder wenn ich mein Praktikum fürs Fachabi mache, das ist noch viel beschissener. Ich glaube, Julia, das sind so Luxusgefühle, die du da hast. Ich kann es nun super gut nachvollziehen. Ich hatte auch in meiner Schulzeit immer wieder so Phasen, wo ich keinen Bock mehr hatte. Und dann haben mir alle Leute eingeredet, wie wichtig es doch ist, es weiterzumachen. Und das ist natürlich dann objektiv auch wahr. Aber wenn man in solchen Gefühlen ist, will man das gar nicht hören, weil man es nicht nachvollziehen kann. Ne? Ist ja so. Ja, ist so, stimmt. Ja. Aber ich muss dir trotzdem sagen, das sind so vorübergehende Sachen. Und letztendlich würdest du dich in den Hintern beißen, wenn du jetzt die Schule schmeißt. Ja, das sage ich mir ja auch. Ja, es ist hundertprozentig so. Ja, es ist auch so peinlich, wenn ich dann am Ende da stehe und ja, schade, ich habe mein Abi doch nicht gepackt. Ja. Ich bin ein Dussel oder so. Also wenn es dir nicht gar so schwer fällt, dann arbeite einfach auf dem Level weiter wie bisher mit dem Arbeits- und Energieeinsatz. Ja, ist ja kein Energieeinsatz. Nicht mal das. Das ist ja mein Problem. Ich mache ja gar nichts. Ich hänge ja nur rum und... Dann würde ich dir raten, häng mal noch ein halbes Jahr rum oder ein Dreivierteljahr und dann hast du dein Abi in der Tasche. Ja, aber ich weiß nicht, ob ich damit durchkomme, weil langsam powern die echt alle rein und machen auch immer alles. Und aber ich will dir sagen, die Alternative, die dich erwartet, die ist unter Umständen sehr hart. Ne? Also du musst nicht denken, wenn du jetzt aus der Schule rausgehst, dass dann das goldene Leben beginnt. Dann geht's ja erstmal richtig los, wenn du deine Lehre machst oder so. Da kannst du nicht nur so rumhängen. Da musst du wahrscheinlich viel härter ran als jetzt. Und wenn du das Abi in der Tasche hast, es ist eben nach wie vor in unserer Situation und bei der großen Jugendarbeitslosigkeit, kennst du ja die ganzen Argumente, je mehr Schulqualifikationen du hast, desto besser stehst du hinterher da. Fachabi ist schön und gut, aber Abi ist noch besser, so ist es halt. Ja, aber Fachabi kann ich ja irgendwie schon Sozialpädagogik studieren zum Beispiel, das ist ja schon was Tolles. Na gut, aber du kannst dann mit dem richtigen Abi alles studieren hinterher. Wer weiß, wozu du in 3-4 Jahren Lust hast. Und dann mach mal das Abi noch nachträglich nach, was meinst du, wie kompliziert das ist. Also, Disziplin, junge Frau. Ja, danke. Disziplin und noch diszipliniert rumhängen bis nächstes Jahr im Frühling und sich dann freuen. Das ist jetzt mein Auftrag an dich. Ja, toller Auftrag. Julia, also... Ja, halt, ich habe noch eine Frage. Ja. Ich habe gestern eine Sendung gesehen. Stehst du auf die Axt-Werbung? Das ist diese Werbung, wo man so riecht und die... Ja, die im Aufzug. Find ich nett, ja? Ja, warum? Ja, okay, dachte ich mir dann schon. Ja, die ist nicht schlecht. Ja. Die haben jetzt auch so mit, da gibt es auch so eine Werbung jetzt mit bei Axt mit Männern, ne? Wo ein Mann einen anderen Mann riecht und irgendwie sowas, oder? Ja, ja, und mit dem Hund gibt's auch. Mit dem Hund auch, ja. Du bist also eine Werbeguckerin. Ja, Fernsehguckerin überhaupt, aber die fand ich ziemlich witzig. Und gestern, als du mit dieser, weiß ich nicht, Andrea Angelika rumgeschäkert hast. Angelika war das. Dachte ich mir, die gefällt dir bestimmt, die Werbung. Die ist sehr schön, ja. Julia, ja, okay. Also in diesem Sinne, wie ich gerade sagte, ne? Ja, ich streng mich Ich will nichts Schlechtes von dir hören. Wehe, ich erfahre, dass du abgegangen bist von der Schule. Dann ist aber was los. Ja, ja. Dann komme ich höchstpersönlich vorbei bei euch. Ja, sicher. Tschüss. Ja, tschüss. Tom, 31. Ja. Hallo, Tom. Hi. Ja, lieber Tom, dein Thema. Mein Thema ist, dass ich bin 31 Jahre alt. Ich bin 5 Jahre in einer Beziehung und... ich bin Amerikaner, es tut mir leid mit meinem Deutsch, aber... Ich verstehe es ja gut. Okay, aber ich habe lieber Sex mit mir selber als mit meinem Freund. Mhm. Du bist schwul? Ja, schwul. Mhm. Naja, kann man bisexuell. Ich meine, bevor mein Freund war ich mit der Frau zusammen. Aber du hast eine feste Beziehung mit einem Mann. Ja, seit 5 Jahren. Ja. Habt ihr denn miteinander, gibt es denn überhaupt noch viel Sex zwischen euch beiden? Vielleicht ein oder zwei. Zweimal die Woche. Mhm. Aber ich meine, ich tue selber mit mir selber onieren und so. Ich meine, ich finde es mehr... Wie kommt es denn, dass du deinen Freund nicht mehr so sehr begehrst? Woran liegt das? Ich glaube, es liegt nicht an meinem Freund. Ich meine, ich habe schon früher Beziehung gehabt mit anderen Frauen oder anderen Männern und so weiter. Und ich habe immer... mehr mit mir selber Zufriedenheit als mit jemand anders. War es denn, als ihr beiden anfänglich zusammen wart, war das da anders? Hast du da mehr Spaß gehabt, mit deinem Freund zu schlafen, als eben mit dir selbst es zu machen? Ja und nein. Ich meine, ich glaube, jeder am Anfang in der Beziehung hat mehr Spaß mit den Personen, aber nach einer Weile, da kommt man immer zurück an sich selber. Mhm. Wie wäre es denn, wenn ihr beide zusammen onanieren würdet? Habt ihr das schon mal ausprobiert? Ich möchte es machen. Ich meine, ich habe schon angefangen, selber zu machen und der liegt neben mir und dann will er was anders machen. Mhm. Also du würdest es schon sehr gut finden, wenn ihr nebeneinander liegen würdet und jeder für sich seinen Spaß hätte. Ja. Das würde dich auch das etwas stimulieren, wenn dein Freund neben dir läge und er das machen würde bei sich? Genau. Ah ja. Aber ich meine, das ist schon, ich meine... Hast du ihm das mal so richtig erklärt, wie du das, dass du das im Prinzip so sehr gerne hättest? Oh ja, ich meine, ich habe schon öfters gesagt und ich habe auch schon, wir waren schon vor Porno-Videos gekauft und ich habe schon Videos gekauft, wo Männer mit sich selbst befriedigen und so weiter und... Und jedes Mal, das gefällt mir nicht und das gefällt mir nicht. Mhm. Aber... Ist er doch eigentlich auch unzufrieden mit eurer Beziehung und eurer Sexualität, ne? Wenn er gar nicht so richtig zum Zuge kommt? Ich fühle es nicht, als wäre er unzufrieden, aber er möchte es öfters haben, wie ich. Lieber Tom, jetzt läuft unsere Musik. Du hörst es vielleicht im Hintergrund. Das heißt immer, die Sendung ist gleich zu Ende. Das heißt, wir können jetzt nicht mal weiter ausführlich reden. Ich habe trotzdem, ich sag nochmal so meine spontane Idee, die ich gerade auch schon formuliert habe. Vielleicht wirke doch noch mehr in die Richtung, dass du ihn dazu bringst, dass ihr beide gemeinsam onaniert. Doch, dass ihr mehr in dieser Richtung zusammen was macht. Ja. Wäre vielleicht eine Möglichkeit, jetzt in der Kürze der Zeit, das noch zu sagen. Ja. Alles Gute euch beiden. Okay, und ich bedanke mich und ich finde deine Show toll. Dankeschön, Tom. Okay. Tschüss. Tschüss. So Leute, das war's für diese Woche von Domian. Und mein Team waren, und ich sage herzlichen Dank an Gerald Baas, an Wolfram Spikowski, Roland Lohr, Leo Scholten, Christoph Hudelmeier, Mathilde Kohl, Katrin Heckmann, Marco Rosseler, Tom Andreas und Elke Puls. Und unsere Themen nächste Woche, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, heißt das Thema Pubertät. Und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag heißt das Thema Nervensägen. Ich wünsche euch ein super schönes Wochenende und freue mich auf die Nacht Montag auf Dienstag. Da sind wir wieder da. Bye, bye.